Meine lieben Freunde, jetzt schneide ich ein Thema an, das mir so gut gefällt. Nämlich, im neuen Bund richte ich meine Geschwister nicht. Ja, meine lieben Geschwister, meine lieben Freunde, wo immer ihr zuschaut auf der Welt, stell dir mal vor, die Liebe richtet nicht. Darum richtet Jesus auch dich nicht. Weil Jesus uns so sehr liebt, ins Herz eingeschlossen hat, darum richtet Jesus uns nicht. Und wisst ihr, die Liebe, die richtet grundsätzlich nie jemanden. Ich habe es so traurig empfunden. Was habe ich da Gespräche geführt? Ich habe es so traurig gefunden, dass die Pandemie etwas aufgezeigt hat. Ich glaube nicht, dass die Pandemie das ausgelöst hat, sondern ich glaube, dass die Pandemie das aus. Danke, dass ihr mir erlaubt, hier kurz das Temperatur hier zu verändern in diesem Raum hier, in dem es heute sehr heiß ist im Studio. Ich glaube nicht, dass die Pandemie das gemacht hat, dass die Pandemie die Christen lieblos gemacht hat. Schau, ich sage immer Folgendes. Es kann nur rauskommen aus dem Herzen, was bereits im Herzen drinnen ist. Sonst kommt ja da nichts raus. Also, die Pandemie hat gezeigt, wie richtend und urteilend die Christen doch miteinander umgehen. Liebe richtet nicht. Menschen, die im neuen Bund wirklich leben, weil sie ihn verstanden haben, weil sie ihn ergriffen haben, weil sie einfach auch im Herzen erkannt haben, was das tolle, verbrachte Werk des von unserem geliebten Jesus Christus wirklich ist. Ich sag dir, diese Menschen, die werden den anderen nicht richten. Warum? Erstens haben sie erkannt, dass es Jesus so viel gekostet hat, dass ich jetzt ein anderes Leben leben kann. Ein Leben ohne zu urteilen, ein Leben ohne zu richten. Und wenn ich denke, wie viele Gemeinden gespalten wurden, aufgrund, weil die Leute nicht einer Meinung waren, wie wir als Christen mit der Pandemie umgehen sollen. Ich kenne Leute, die waren jahrzehntelang, viele Jahre lang, Teil derselben Gemeinde. Und während der Pandemie haben sie diese Gemeinde verlassen, die haben die Gemeinschaft abgebrochen mit vielen anderen Glaubensgeschwistern aus einem einzigen Grund, weil permanent gerichtet wurde. Du bist Maskengegner, du bist Maskenbefürworter, du willst dich der Regierung unterordnen, wir müssen uns Gott mehr unterordnen. Aber die Bibel sagt, wir müssen uns der Regierung unterordnen. Was wurde da mit dem Finger gezeigt, was wurde da gerichtet? Was habe ich Nachrichten bekommen von Leuten, die mich versucht haben, mich hinzudrängen, in eine Richtung mich zu positionieren, für oder gegen die Impfung. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, nein, ich werde mich nicht positionieren, weil ich habe mich bereits positioniert, ich richte keinen Menschen. Ich werde jedem Menschen die Freiheit geben, selbst sich zu beschäftigen mit dem Thema und dann die Entscheidung zu treffen, die er gerne treffen möchte. Ja, ich lass mich impfen. Nein, ich lass mich nicht impfen. Dann wurde mir sogar gesagt, aber Reinhard, wie kannst du, wenn du sagst, dass du eine prophetische Stimme bist für den deutschsprachigen Raum und deutschsprachiges Europa, wie kannst du, wo die Beweise so erdrückend sind, wie die Impfung furchtbar ist für den Menschen, wie kannst du dich als prophetische Stimme nicht positionieren? Und ich werde sagen, warum? Weil ich mich weigere, meinen Bruder, meine Schwester zu richten. Mein Bruder, meine Schwester haben Freiheit zu handeln und zu entscheiden, wie sie wollen. Es ist nicht meine Aufgabe, ein Urteil zu fällen, wer was, wie, wo, wann richtig macht. Und denke mal, und wisst ihr, das hat der Herr mich schon beim Schopf gebracht und wirklich herausgefordert. Weil ich habe schon starke Überzeugungen. Da gibt es Überzeugungen, die habe ich in meinem Herzen und die sind auch starke Überzeugungen. Und dann hat der Herr mich immer wieder gebeten, Reinhard, gib doch den Menschen die Freiheit, deinen Überzeugungen nicht zuzustimmen. Gib doch den Menschen die Freiheit, dass sie sagen, das glaube ich nicht, was der Reinhard hier lehrt und was der Reinhard hier predigt. Und wie habe ich immer wieder gelernt in den letzten Jahrzehnten, dass im neuen Bund, wer wirklich im neuen Bund lebt, wer ihn verstanden hat, wer ihn ergriffen hat, der wird den Bruder und die Schwester nicht richten. Wisst ihr, Jesus sagt schon etwas Interessantes, wenn es um Richten geht. Ihr könnt es nachlesen im 7. Kapitel Lukas. Da sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ihr nicht gerichtet werdet. Und ich glaube nicht, dass der Herr hier davon redet, dass wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester richten, dass wir dann von Gott gerichtet werden. Ich glaube, dass Jesus davon ganz klar spricht, dass es ein Gesetz der Saat und Ernte gibt. Und in dem Gesetz der Saat und Ernte werde ich ernten, was ich sehe. Mit anderen Worten, wenn ich dich richte, weil du das nicht so machst, wie ich es möchte, weil du den neuen Bund nicht so ergriffen hast, weil du die Dinge nicht glaubst, so wie ich sie glaube, weil du religiös bist, weil du das hast, weil du dann jenes hast. In dem Augenblick, wo ich dich richte, sagt Jesus zu mir, werde auch ich gerichtet werden. Und zwar, ich bin überzeugt, dass Gesetz der Saat und Ernte funktioniert. Immer und überall. Und ich bekomme einfach zurück das, was ich den anderen gegeben habe. Urteil fällen, zu richten, das kommt dann zu mir zurück. Und dann werden die Menschen auch mich permanent richten. Was geschieht dann? Dann kommen wir in diesen furchtbaren Teufelskreis. Ich richte meine Brüder und Schwestern, die richten wieder mich. Jetzt richte ich sie, weil sie mich gerichtet haben. Jetzt richten sie wieder mich. Und dann sitzen wir in diesem Teufelskreis drin und bringen Jesus ja gar keine Ehre und keine Herrlichkeit. Wenn ich denke, was geschieht in den sozialen Medien, wenn irgendein Mann, eine Frau Gottes was vermasselt, was wird da gerichtet, was wird da geurteilt, was wird da mit dem Finger gezeigt, was wird da, ohne dass wir wissen, was geschehen ist, Sachen gesagt. Auch wenn wir wissen, was geschehen ist, auch wenn wir genaueste Informationen haben, sollen wir nicht Menschen sein, die andere Menschen richten. Ich sag dir was. Letztendlich hast du ja gar keine Ahnung, was sich abspielt im Herzen deines Bruders, deiner Schwester. Du hast ja da keine Ahnung. Im Herzen deines Bruders, deiner Schwester, da können Dinge vorgehen, von denen du gar nicht weißt, dass sie vorgehen. Die können mit Kämpfen kämpfen, von denen du gar keine Ahnung hast. Die können Dinge miterleben, die du gar keine Ahnung hast davon. Die können vielleicht mit Angriffen vom Teufel, mit Lügen, mit Attacken in ihrem Herzen sind die vielleicht konfrontiert und die wissen ja gar nicht, wo es aus und wo es eingeht. Und wie schnell haben wir uns dazu entschieden, Urteile zu fällen und zu richten. Das macht die wahre Liebe nicht. Denk dir nur mal, was wäre, wenn Jesus dich so richten würde, wie du oft deinen Bruder, deine Schwester gerichtet hast? Ist das etwas, was dir wohlgefallen würde? Ich sage euch, meine lieben Geschwister, ich träume von einer Gemeinde, die niemals den Bruder richtet. Ich träume von einer Gemeinde, die so in Liebe wandelt und so in Liebe geht, dass es kein Richten mehr gibt. Dass die Liebe das Höchste ist, dass wir verstehen, der neue Bund ist ja viel, viel, viel mehr, als nur wir haben ergriffen, dass es Gottfakten gibt. Wir haben ergriffen, dass wir gesegnet sind. Wir haben ergriffen, dass uns alles bereits gegeben wurde zum Leben und zum Leben im Überfluss. Wir haben das kapiert, wir haben das ergriffen. Juhu! Jetzt alle, die das auch ergriffen haben, die sind meine Freunde. Und die, die das nicht ergriffen haben, die schimpfe ich religiös. Meine lieben Freunde, ich träume von einer Gemeinde, ich träume von einem Leib, ich träume von einer Gruppe von Menschen, die so liebend wandeln und die so von Jesus ergriffen sind und diesen neuen Bund im Kern, in der Kernessenz ergriffen haben, dass sie es nicht mehr wagen, irgendwo über irgendjemand irgendwann zu richten, sondern immer in Ehrerbietung den anderen höher achten als sich selbst. Denke mal, was wäre, wenn jeder Christ den anderen höher achten würde als sich selbst? Was uns die Bibel auftragt zu tun? Weißt du, was wäre? Es wäre vorbei mit dem Rechten. Jeder lässt den anderen stehen, jeder erlaubt dem anderen, andere Einsichten zu haben und jeder liebt bedingungslos. Manchmal denke ich mir, Gott war so geduldig mit mir. Was habe ich religiös verkorkste Gedanken gehabt? Gott war so liebevoll zu mir, so geduldig mit mir. Immer und immer und immer wieder hat Gott gütigerweise, gnädigerweise, liebevollerweise gewartet, bis ich die Sachen endlich kapiere und endlich ergreife. Und in dieser liebevollen und gütigen Haltung hat Gott mir bewiesen, dass er, der der Gott des neuen Bundes ist, nicht urteilt, nicht richtet, sondern bedingungslos liebt. Lasst uns zu genialen Liebern werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.